Er lächelte. »Nein, auf mich können Sie sich verlassen. Sie haben gesagt, Sie wollen mit dem Zug zurückfahren. Haben Sie das ernst gemeint?« »Auf jeden Fall. Erinnern Sie sich, wie ich gesagt habe, beim Fliegen fühle ich mich gottnah?« »Ja.« »Als wir in 10 Kilometern Höhe oder so in der Luft herumgeschleudert wurden wie Salat, habe ich mich Gott nicht nahe gefühlt, überhaupt nicht. Nahe gefühlt habe ich mich nur dem Tod.« »Würden Sie trotzdem noch einmal fliegen?« Über die Frage dachte sie sorgfältig nach. Dabei betrachtete sie die Palmen, Autohäuser und Fastfood-Filialen, die vorüberzogen, während sie auf dem Tamiami-Trail nach Süden rollten. »Wahrscheinlich schon. Wenn beispielsweise jemand im Sterben liegt und ich schnell zu ihm gelangen muss. Bloß weiß ich nicht, wer das sein sollte, weil ich nicht viele Verwandte habe. Mein Mann und ich haben keine Kinder bekommen, meine Eltern sind tot und damit bleiben nur ein paar Cousins und Cousinen, denen ich kaum mal eine E-Mail schreibe. Besuchen tun wir uns gar nicht.« »Das wird ja immer besser«, dachte Dixon. »Aber Sie hätten Angst dabei.« »Ja.« Sie sah ihn mit großen Augen an. »Ich dachte wirklich, dass wir sterben. Im Himmel, wenn das Flugzeug auseinanderfallen würde oder am Boden, wenn nicht, dass nichts von uns mehr übrig wäre als verkohlte Fetzen.« »Ich will Ihnen mal eine Hypothese vortragen«, sagte Dixon. »Lachen Sie nicht. Denken Sie ernsthaft darüber nach.« »Okay.« »Angenommen, es gibt eine Organisation, deren Aufgabe es ist, für die Sicherheit von Flugzeugen zu sorgen.« »Die gibt es«, sagte Mary Worth lächelnd, »nennt sich FAA oder so.« »Die Luftfahrtbehörde meine ich nicht, sondern eine Organisation, die vorhersagen kann, welche Maschinen bei ihrem Flug in schwere, unerwartete Turbulenzen geraten.« Mary Worth klatschte leise in die Hände. Jetzt lächelte sie breit. Sie hatte angebissen. Oh, da würden zweifellos Leute mit präkognitiven Fähigkeiten arbeiten. Leute, die in die Zukunft blicken können, sagte Dixon. War das nicht durchaus möglich oder gar wahrscheinlich? Wie würde der Koordinator sonst an seine Informationen kommen? Aber nehmen wir an, dass deren Fähigkeit dazu auf diese eine Sache beschränkt ist. Weshalb sollte das so sein? Weshalb sollten sie nicht auch in der Lage sein, Wahlen vorherzusagen, Footballergebnisse, den Ausgang vom Kentucky Derby, das weiß ich nicht, sagte Dixon und dachte, vielleicht können die das ja tatsächlich. Vielleicht können sie allerhand Dinge vorhersagen, diese hypothetischen Präkognitionsspezialisten in einem hypothetischen Büro. Vielleicht können sie das. Es war ihm egal. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Angenommen, Mr. Freeman hatte Unrecht und Turbulenzen der Art, in die wir heute geraten sind, sind wesentlich gefährlicher als irgendjemand, die Fluglinien eingeschlossen, glaubt oder zuzugeben bereit ist. Angenommen, solche Turbulenzen kann man nur überstehen, wenn wenigstens ein talentierter, verängstigter Passagier in jedem Flugzeug sitzt, das in so etwas hineingerät. Er machte eine Pause. Und angenommen, dass es sich bei diesem talentierten, verängstigten Passagier heute Abend um mich gehandelt hat. Sie brach in schallendes Gelächter aus und beruhigte sich erst, als sie sah, dass er nicht mit einstimmte. »Was ist dann mit den Flugzeugen, die in einen Hurrikan fliegen, Craig? Ich glaube, Mr. Freeman hat etwas über solche Maschinen gesagt, kurz bevor er den Spuckbeutel verwenden musste. Solche Flugzeuge überstehen Turbulenzen, die wahrscheinlich noch schlimmer sind als das, was wir heute erlebt haben.« »Aber in solchen Fällen wissen die Piloten, was sie zu erwarten haben«, sagte Dixon. »Sie sind mental darauf vorbereitet. Das gilt auch für viele Linienflüge. Da meldet der Pilot sich sogar schon vor dem Start und sagt, »Leute, es tut mir leid, aber wir haben heute einen holprigen Flug vor uns, also bleibt bitte angeschnallt.« »Ich verstehe«, sagte sie. »Wenn die Passagiere mental vorbereitet sind, könnten sie so eine Art vereinte telepathische Kraft anwenden, um das Flugzeug in der Luft zu halten. Nur eine unerwartete Turbulenz würde die Anwesenheit von jemandem erfordern, der schon darauf vorbereitet ist, einen verängstigten, ich weiß nicht recht, wie man so jemanden nennen würde.« »Einen Turbulenzexperten«, sagte Dixon ruhig, so würde man ihn nennen. Jemand wie mich. Das meinen Sie doch nicht im Ernst. Doch. Und bestimmt glauben Sie jetzt, dass Sie neben jemandem mit einer schweren Wahnvorstellung sitzen, weshalb Sie es nicht erwarten können, auszusteigen, aber das ist tatsächlich mein Beruf. Ich werde gut bezahlt. Von wem? Das weiß ich nicht. Ein Mann ruft an, ich und die anderen Turbulenzexperten, es gibt ein paar Dutzend von uns, nennen ihn den Koordinator. Manchmal vergehen zwischen zwei Anrufen mehrere Wochen, einmal waren es sogar 2 Monate, diesmal waren es nur 2 Tage. Ich bin von Seattle nach Boston geflogen und über den Rocky Mountains. Er wischte sich mit der Hand über den Mund, weil er sich nicht daran erinnern wollte, aber trotzdem daran erinnerte. Sagen wir einfach, es war schlimm. Es gab mehrere Armbrüche.